Kapitel 22. Mit der Quelle verbunden bleiben. Die meisten Christen, die ein Verständnis von Glauben, unserer Autorität in Christus und dem Bekennen haben, versuchen damit zu erreichen, dass etwas geschieht, aber du warst nie dazu bestimmt, dich selbst zu heilen. Natürlich, wenn unser Körper mit etwas befallen ist, sollen wir Autorität darüber nehmen, aber alles, was wir tun, muss aus unserer Vereinigung mit Christus kommen. Vergiss nicht, dass die Gnade das Heilmittel ja zur Verfügung gestellt hat. Die Gnade hat die Medizin in dich als Geistwesen hineingelegt. Die Gnade wird die Arbeit erledigen, du musst dir nur dessen bewusst sein, was du hast. Es ist nicht deine Aufgabe, für das zu arbeiten, was Jesus dir schon geschenkt hat. Ich bin der sprießende Weinstock und ihr seid meine Reben. Wenn ihr in Einheit mit mir als eurer Quelle lebt, wird Fruchtbarkeit aus eurem Inneren hervorströmen, aber wenn ihr getrennt von mir lebt, seid ihr kraftlos, Johannes 15, 5. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun und seid ihr kraftlos. Wir haben versucht, uns selbst zu heilen, indem wir genügend Bekenntnisse abgelegt, genügend Kapitel in unserer Bibel gelesen und alle möglichen guten Dinge getan haben. Das sind Dinge, die wir tun sollten, um unsere Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und in geistlichen Dingen zu wachsen, aber durch diese Dinge bekommst du nicht, was die Gnade bereitgestellt hat. Mach nicht den Fehler, für deine Heilung zu arbeiten. Wir haben derzeit im Leib Christi ein großes Problem mit Menschen, die ihre Werke Glauben nennen und dennoch frustriert sind, weil es nicht funktioniert. Sie arbeiten bei der Glaubensfirma, erhalten aber kein Gehalt. Deine einzige Aufgabe ist es, verbunden zu bleiben, und das hat alles mit deinen Gedanken zu tun. Die Gnade hat dich mit Christus verbunden, damit alles, was in ihm fließt, auch in dir fließen kann. Verstehst du den Zusammenhang? Wenn du Jesus als deinen Erretteur angenommen hast, bist du mit ihm vereint worden, aber da ist noch der ganze Teil des Bleibens, mit dem du dich beschäftigen musst. Das Wort bleiben ist das griechische Wort meinö und bedeutet gewohnheitsmäßig bleiben oder an Ort und Stelle bleiben. Es beschreibt eine Entscheidung, von der derjenige, der bleibt, nicht abweicht oder abrückt. Jesus sagte damit im Wesentlichen, wenn ihr gewohnheitsmäßig in mir bleibt, nicht weicht und euch nicht aus mir her ausbewegt, werdet ihr viel Frucht bringen. Das Wort meinö beschreibt jemanden, der sich entschließt, das ist mein Platz, ich werde nicht weichen. Paulus ermahnte uns, die Entscheidung zu treffen, dass wir unabhängig von dem, was um uns herum geschieht, unsere Position nicht ändern werden, wenn es um das Wort und den Willen Gottes geht. Sei dir darüber im Klaren, dass sich deine Position in Christus nie ändern wird. Deine Beziehung zu ihm ist statisch, aber deine Gemeinschaft mit ihm ist sehr schwankend. Wir werden uns entweder immer stärker oder immer schwächer bewusst, dass er bei uns und in uns ist. Es gibt viele Menschen, die am Anfang stark im Glauben waren, weil sie damals eine starke Gemeinschaft mit ihm hatten. Im Laufe der Zeit nahm die Gemeinschaft ab und damit auch ihre Frucht. Das Bleiben in Christus bedeutet, dass du mit ihm Gemeinschaft hast und dir seiner bewusst bist. Genau dann finden Wachstum und Sieg statt. Das ist genau das, wovon Gott in Psalm 91 spricht, wenn er sagt, wer im Schutz des Höchsten wohnt, wird im Schatten des Allmächtigen ruhen. Gott spricht dann über all die Folgen, die wir erleben werden, wenn wir seine Gegenwart zu unserem Wohnort machen. Als ich aufgewachsen bin, war oft die Rede davon, Menschen seien abtrünnig geworden, das bezog sich immer auf jemanden, der gesündigt und aufgehört hatte, mit Gott zu leben. In Wirklichkeit fängt der Rückfall jedoch nicht mit der Sünde an, sondern damit, dass du dir Gott jetzt weniger bewusst bist als noch vor 5 Minuten. Wenn dein Bewusstsein von Gott heute geringer ist als gestern, bist du zurückgerutscht. Du weißt so gut wie ich, dass du in einen Gottesdienst gehen und die greifbare Gegenwart Gottes erleben kannst, und eine Stunde später in einem Restaurant sitzen kannst und Gott nicht mehr so real ist. Das liegt nicht daran, dass Gott dich verlassen hat, sondern daran, dass dein Sinn ihn verlassen hat. Gott hat uns mit Christus verbunden, es liegt in unserer Verantwortung, diese Vereinigung zu unserem Wohnort zu machen und unsere Seele mit ihm verbunden zu halten. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie wir mit der Quelle des Lebens verbunden bleiben können. Erstens müssen wir Zeit mit dem Wort Gottes verbringen und von Gott hören. Erinnere dich daran, dass Jesus sagte, Meine Worte sind Geist und sie sind Leben, um die Verbindung zu pflegen, geht es vor allem um Gemeinschaft. Wenn wir Zeit mit dem geschriebenen Wort verbringen, versetzt uns das in die Lage, das gesprochene Wort zu hören. Deshalb heißt es in Römer 10, 17, der Glaube kommt durch das Hören aber durch das Wort Gottes. Glaube entsteht nicht, indem man viele Schriften liest oder viele Predigten hört, Glaube entsteht, indem man von Gott hört. In Römer 10, 17 bezieht sich die Formulierung Wort Gottes nicht auf das geschriebene Wort, das dafür verwendete Wort ist das griechische Wort Rhema, womit das gesprochene Wort Gottes gemeint ist. Wenn du mit der Absicht zu hören liest und studierst, wird der Heilige Geist dir immer Dinge offenbaren. Die Bibel ist nicht dazu gedacht, dir nur Informationen zu geben, auch wenn das leider bei den meisten Christen der Fall ist. Der Glaube kommt nicht durch Hören und Hören und Hören und Hören von noch mehr Schriften und Predigten, er kommt durch die Gemeinschaft mit Gott und das Hören auf ihn. Die Tatsache, dass das Wort Rhema verwendet wird, zeigt, dass der Glaube aus der Gemeinschaft kommt, er kommt aus dem gesprochenen Wort Gottes. Wenn man nicht aufpasst, kann das Bibellesen sogar zu einem Job werden, bei dem man versucht, genug Bibelstellen zu lesen, damit man genug Glauben bekommt. Nur weil du die heiligen Schriften kennst, heißt das nicht, dass du Gott kennst. Sogar Jesus hat sich mit den Pharisäern über genau diese Sache unterhalten. Jesus sagte, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Ich bin das Leben, Johannes 5, 39, 14, 6. In Daniel 11, 32 steht, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird standhaft bleiben und entsprechend handeln. Es geht also nicht darum, Fakten über Gott zu wissen, sondern um eine echte Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. In Philipper 3, 1 sagt der Apostel Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Viele Christen wollen heute die Kraft ohne die Gemeinschaft, aber so wird es nie geschehen. Wir haben uns auf das Falsche konzentriert, wir konzentrieren uns auf die Kraft, aber wenn du einfach dein Bewusstsein für ihn und deine Gemeinschaft mit ihm stärkst, wird der Fluss des göttlichen Lebens und seiner Kraft ein natürliches Nebenprodukt sein. Konzentriere dich in deiner Andachtszeit nicht auf das Lesen, sondern auf das Hören. Ich weiß, dass ich das gerade schon einmal gesagt habe, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Nur weil du die Bibel kennst, heißt das nicht, dass du Gott kennst. Nummer 2, wir müssen Zeit damit verbringen, im Geist zu beten. Wenn wir im Geist beten, arbeiten wir buchstäblich mit ihm zusammen. Auf diese Weise werden wir zu Mitarbeitern, er gibt uns die Worte, und wir sprechen sie aus. Es ist unmöglich, dass wir ihn nicht wahrnehmen, wenn wir auf ihn hören und mit ihm zusammenarbeiten. Ich habe festgestellt, dass ich in Zeiten, in denen ich ihn nicht so stark wahrnehme, wie es sein sollte, nicht so viel Zeit damit verbracht habe, im Geist zu beten, wie es nötig gewesen wäre. Wenn meine Gemeinschaft abnimmt, wirkt sich das auf meine Verbundenheit mit ihm aus, und damit auf die Ergebnisse im Bereich Heilung. Wenn ich mich auf eine Heilungskonferenz vorbereite, nehme ich mir in der Regel 2 bis 3 Tage davor Zeit, um zu fasten und besonders viel im Geist zu beten. Ich tue das, um mir seiner Gegenwart stärker bewusst zu werden und damit meine Sensibilität für seine Stimme zu erhöhen. Ich muss mein Bewusstsein dafür stärken, dass Gott in mir lebt, damit ich voller Glauben über das bin, was ich habe, und sensibel auf seine Stimme höre, um dieses göttliche Leben freizusetzen. Ich habe festgestellt, dass es sich auch auf meine Selbstwahrnehmung auswirkt, wenn ich diese Dinge tue. Meine Gedanken bleiben dann darauf fokussiert, wer ich wirklich bin, und das führt zu besseren Ergebnissen im Bereich Heilung. Wenn du Nummer 1 und 2 tust, entsteht daraus Nummer 3, Begegnungen mit Gott. Der Zweck des Bibellesens und des Gebets im Geist ist es, uns nicht nur Informationen und Offenbarungen zu geben, sondern uns letztendlich zu Begegnungen mit Gott zu führen. Gott hat uns für Begegnungen geschaffen. Er wollte, dass wir ihn hören, ihn sehen und ihn erleben. Noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr seht mich aber, denn ich lebe, und ihr werdet leben. An jenem Tag werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbar machen. Johannes 14, 19 bis 20. Jesus sagte, dass wir ab dem Tag unserer Errettung die Möglichkeit haben, Begegnungen mit ihm zu haben. Jesus sagte, er würde sich uns offenbaren. Glaubst du, dass du, wenn du regelmäßig Begegnungen mit Jesus hast, jemals Probleme mit Krankheiten oder Gebrechen haben wirst? Das wäre unmöglich. Als Moses mit Gott zusammen war, drang die Strahlung Gottes in seine Haut ein. Als Jesus Zeit mit Gott verbrachte, strömte das Leben Gottes aus seinem Geist in seinen Körper. Alle Chemo- und Strahlenbehandlungen können nicht bewirken, was eine Begegnung mit Gott bewirken kann. Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, denke nicht, dass es eine einmalige Sache ist, jede Begegnung mit Gott ist eine Einladung für eine weitere. Je mehr du dir seiner bewusst bist, desto mehr wird er aus dir her ausströmen. Anstatt dich darauf zu konzentrieren, geheilt zu werden, konzentriere dich doch einfach auf seine Gegenwart. Wenn er unsere Quelle ist, dann sollte allein er unser Fokus sein. Wenn deine Augen auf die Krankheit gerichtet sind, sind sie nicht auf ihn gerichtet. Wessen du dir am meisten bewusst bist, ist das, was du erleben wirst. Ich möchte, dass du Folgendes tust: Suche dir einen ruhigen, abgeschiedenen Ort, damit du nicht in Versuchung kommst, vor Gott ein Rollenspiel zu spielen. Sei nur so einfach und ehrlich, wie es dir möglich ist. Der Fokus wird sich von dir auf Gott verlagern und du wirst anfangen, seine Gnade zu spüren. Matthäus 6, 6. Beachte, dass Jesus in seinem Dienst nie viel über das Problem gesprochen hat. Jesus sprach nie wirklich über die Krankheit oder das Problem, um das es ging. Warum? Weil er sich Gottes so bewusst war, dass das Problem keine große Rolle spielte. Sein Fokus lag nicht auf dem Tod, sondern auf dem göttlichen Leben, das in ihm war, und auf der Quelle dieses Lebens. Selbst im Umgang mit den Kranken reagierte Jesus meist so, als gäbe es kein körperliches Problem. In der Apostelgeschichte gibt es eine interessante Stelle, in der Petrus sich von Jesus inspirieren lässt und seinen Fokus richtig setzt. Petrus hat eine Frau von den Toten auferweckt, aber sein Fokus lag nicht auf dem toten Körper. Petrus machte sich auf und ging mit ihnen. Als er ankam, brachten sie ihn in das Oberurgericht des Kephaos hinauf und stellten ihm all die Witwen vor, die weinten und Gewänder und Kleider zeigten, welche Dorkas, während sie bei ihnen war, gemacht hatte. Petrus schickte aber alle hinaus, ging auf die Knie und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam um und sagte: Tabitha, steh auf. Sie öffnete ihre Augen, sah Petrus und setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und stellte sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Apostelgeschichte 9, 39 bis 41. In Vers 40 heißt es, dass Petrus niederkniete und betete. Dann wandte er sich an den Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Siehst du, worauf Petrus seine Aufmerksamkeit und seinen Fokus gerichtet hat? Petrus ist nicht einfach hineingegangen und hat angefangen zu proklamieren. Er richtete seine Aufmerksamkeit und Zuneigung zuerst auf Gott. Er hat sein Bewusstsein für Gott geschärft und ich glaube, dass er von Gott Anweisungen bekommen hat. Nach all dem wandte er sich dem Körper zu. Das zeigt mir, dass Petrus nicht die ganze Zeit, in der er im Raum war, auf den toten Körper geschaut hat. Der Tod war nicht sein Thema, sondern das Leben. Nachdem er gebetet hatte, drehte er sich sofort zu dem Leichnam um und setzte das göttliche Leben mit einem Befehl des Lebens frei. Wir wissen, was passiert, wenn das Leben auf den Tod losgelassen wird. Der Tod beugt sich immer und gibt nach. Ständig tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Leib mit umher, damit auch das Leben von Jesus sichtbar wird durch unseren Leib. Immer werden nämlich wir, die Leben haben, zum Tod ausgeliefert wegen Jesus, damit auch das Leben von Jesus sichtbar wird an unserem sterblichen Körper. Wirkt sich also der Tod in uns aus, das Leben aber in euch. Wir haben aber denselben Geist des Glaubens, wie ihr, entsprechend dem, was geschrieben ist: Ich glaubte, deshalb sprach ich. Auch wir glauben, deshalb sprechen wir auch. Unsere gegenwärtige leichte Bedrängnis bewirkt doch für uns ein unvergleichliches, ewiges Gewicht von unvergleichlicher Herrlichkeit, die wir nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Was man sieht, ist ja vorübergehend, was man nicht sieht, ist ewig. 2 Korinther 4, 10 bis 13 und 17 bis 18. Wir sollen uns nicht auf die Dinge konzentrieren, die wir mit unseren physischen Augen sehen. Wir sollen uns auf das Leben Gottes in uns konzentrieren. Was für uns real ist, ist das, was wir glauben, und wird zu dem Bekenntnis, das aus unserem Mund kommt. Du darfst dich nicht auf die Folgen des Fluchs konzentrieren, sondern nur auf die Folgen des Segens. Die Vereinigung deines Geistes mit Christus muss größer sein. Du kannst kein Leben freisetzen, wenn der Tod, dem du gegenüberstehst, in deiner Vorstellung größer ist, wenn du aber aus einer Begegnung mit Gott kommst, wirst du dir dieses Lebens voll bewusst und bereit sein, den Tod wegzupusten. Hier ist deine Formel für den Erfolg. Verbringe Zeit im Wort Gottes. Verbringe Zeit im Gebet. Habe Begegnungen mit Gott. Wiederhole diese Dinge. Mach dies zu deinem Lebensstil. Mach nicht den Fehler derer, die in der Vergangenheit Informationen gesammelt haben, aber nie Gemeinschaft mit Gott hatten. Es gibt keine Möglichkeit, im Glauben an Gott zu handeln, wenn er nicht aus der Gemeinschaft mit Gott erwächst. Du kannst alle Schlüssel, Schritte und Formeln kennen, aber ohne Gemeinschaft wirst du nichts erreichen. Wenn du seine Gegenwart zu deinem ständigen Aufenthaltsort machst, wirst du viel Frucht bringen. Mach dies zu deinem Lebensstil, und dein Leben wird durch göttliche Gesundheit und durch Wunder für andere geprägt sein.